Mehr Menschen verbrauchen mehr. Die Hauptursachen für den Artenschwund verstärken sich noch durch weitere, tiefer liegende Faktoren, zu denen insbesondere die steigende Weltbevölkerung und ein höherer Wohlstand zählen. Wie bereits in Kapitel 1 kurz erwähnt, lebten im Jahre 0 geschätzte 230 Millionen Menschen auf der Erde. Die erste Milliarde wurde um 1820 erreicht und seither geht es steil nach oben. Die 8-Milliarden-Grenze wurde im Herbst 2022 durchstoßen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts leben vermutlich 9,7 Milliarden Menschen auf der Welt. Allein in den letzten 60 Jahren stieg die Zahl von 3 auf 8 Milliarden. Mehr Menschen brauchen mehr Essen, mehr Wasser und mehr Güter. Sie wollen sich kleiden, ein Dach über dem Kopf haben und im Winter heizen. Zumal ein Großteil der Menschheit bis heute nicht einmal das Nötigste zum Leben hat und der Nachholbedarf in vielen Ländern des globalen Südens enorm ist. Der weltweite Lebensstandard wird sich Prognosen zufolge also weiter erhöhen. Und sollte auch steigen, um Armut und Hunger zurückzudrängen. Das ist eine Frage der Solidarität, der Gerechtigkeit, aber auch der Konfliktprävention. Mehr Wohlstand geht, wenn wir nach bisherigem Muster weitermachen, deshalb auch immer mit einem Mehr an Naturverbrauch einher. Und zwar mit deutlich mehr Verbrauch. Nach derzeitigem Stand, 2022, bräuchten wir 2,4 Erden, wenn alle Menschen so wie die Menschen in China leben würden. Im Fall Deutschlands wären es schon 3 und im Falle der USA sogar 5,1 Erden. Die Bevölkerung in Ländern wie China, Deutschland und vor allem den USA nimmt sich also deutlich mehr, als ihr eigentlich zusteht. Ein Spiegel ihres Wohlstands und des damit verbundenen ökologischen Fußabdrucks. Weltweit liegt der Wert bei 1,8. Das ist der Faktor, mit dem wir die Erde übernutzen, mit unserem Bedarf an Nahrung, Kleidung oder Energie, aber auch zur Entsorgung unseres Mülls. Ginge es um Geld, wäre sofort klar, dass wir die Substanz aufzehren. Das heißt, wir leben gewissermaßen nicht von den Zinsen, sondern wir verbrauchen unser Kapital. Im Fall der Natur akzeptieren wir dieses kurzsichtige und verantwortungslose Verhalten einfach. Aber es kommt noch etwas hinzu. Wir im reichen Norden verbrauchen einen großen Teil der Natur des globalen Südens mit. Keinesfalls können alle Menschen und Länder so leben wie wir. Das Aufbrauchen des Naturkapitals würde sich beschleunigen. Es würde einfach nicht reichen. Und deshalb nicht funktionieren.